WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 4. Dezember 34 nach Christus, der Geburtstag des römischen Dichters Aulus Persius Flaccus. Sind Sie bereit? Ja, das ist eine hochinteressante Sache. Wie soll ich Sie gleich vorstellen, mit allen Titeln Professor Doktor? Ja, nein, um Gottes Willen. Ja, einfach Doktor, wenn das sein muss. Aber wir sind nicht in Österreich, oder? Nein, nur im Radio. Fangen wir an. Entzündet die Feuer. Folgen Sie mir. Freunde, Römer, liebe Zuhörer an den Rundfunkgeräten. Danke. Heute werden wir ein Wunder versuchen. Wir werden einen toten Dichter, zum Leben erwecken. Ein toter Dichter, liebe Freunde, ist ein Dichter, den keiner mehr liest. So einer ist Aulus Persius Flaccus, kurz Persius genannt. Um den Toten zu beschwören, habe ich einen Experten an meiner Seite. Dr. Hugo Beikircher hat lange Zeit die Redaktion des Thesaurus Linguae Latinae geleitet. Richtig, so ist es. Das ist das größte lateinische Wörterbuch, an dem seit über 100 Jahren gearbeitet wird. Nun gut, so schließen Sie denn die Augen. Pluto, Herrscher der Unterwelt. Proserpina. O Apoll, Dichterfürst unter den Göttern, bemächtigt euch der Zunge dieses Körpers. Lasst ihn sprechen in Versen des Persius. Turgidus hic epulis ad albo ventre lavatur. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Aber leider auf Latein. Schließlich war Persius ein römischer Satiriker und Latein natürlich seine Muttersprache. Rigidas calces extendit. Wir versuchen eine kleine Zeitreise. Konzentration. O Persius, erscheine. Ja, gut, so habe ich es auch komponiert. Und nun von Anfang an. Oh, Lord on fire. Ich fürchte, das hat nicht geklappt. Wir sind hier falsch. Das ist nicht Persius. Das ist Sir Peter Ustinov als Kaiser Nero. Ja. Das hat damit gar nichts zu tun. Oh, wir sind im Film Quo Vadis gelandet. Oh, Lord on fire. Nun, auch nicht schlimm. Nero ist gar nicht so schlecht. Tatsächlich hat Persius zu Zeiten Neros gedichtet, eines Herrschers, der selbst lieber Künstler sein wollte als Kaiser. Ihr müsst damit zufrieden sein, mein Hals. Auch der echte Nero liebte es, selbst verfasste Verse zu singen. Seine Untertanen wurden gezwungen, ihm zuzuhören, schreibt der römische Schriftsteller Sueton. So oft er sang, durfte selbst in größter Not niemand das Theater verlassen. So erzählt man denn, dass manche Frauen während der Schauspiele niedergekommen und viele Männer, die es satt waren, ihn zu hören, heimlich von der Stadtmauer sprangen. Was aber haben die Künstler um Nero und der Kaiser selbst gesungen und gedichtet? Wir wissen es nicht. Es ist alles verloren. Da haben wir gar nichts erhalten. Fest steht nur, dass Persius den Literaturbetrieb seiner Zeit nicht ausstehen kann. Pompöse Auftritte im Theater, wie sie Nero so liebte, sind seine Sache nicht. Das ist absolut nicht das, was Persius machen will. Offenbar macht er sich sogar über solche Auftritte seiner Kollegen lustig. Vielleicht sogar über den Kaiser selbst. Doch so ganz sicher sind sich die Forscher nicht. Bei Persius klingt dieser Spott, diesmal in deutscher Übersetzung, nämlich so. Lappalien treibest du, Kahlkopf, während dir anderthalb Fuß am Leib vorhänget, der Fett wanzt. Janus, o du, dem keiner den Storch nachklappert im Rücken, keiner mit rühriger Hand nachäfft, weißgräuliche Öhrlein oder die Zunge, solang wie der lechzende Apulerhund weist. Ihr, o patrizisches Blut, die am Hintern haupt ihr, wie billig blind seid, nehmt euch in Acht vor der Spottgrimasse von hinten. Wer verspottet da wen von hinten? Wer ist der dicke Kahlkopf? Was ist mit dem Hund, dem Storch und den weißgraulichen Öhrlein gemeint? Die Stelle ist willkürlich gewählt, der Text geht so weiter. Und nach 1,5 Seiten Persius-Lektüre schwinden einem die Sinne. Es wirkt, wie Sie eben sagen, alles dann sehr verquer und man versteht versteht es kaum, nicht? Und denkt sich, ja, warum muss er denn das so kompliziert sagen? Aber das hat alles seinen Sinn. Um diesen Sinn zu verstehen, müssen wir zunächst einmal auf das schauen, was von Persius' Werk nach knapp zwei Jahrtausenden überhaupt noch übrig ist. Das sind ja gut 600 Verse, glaube ich, wenn man alles zusammenzählt. Das ist ein schmales Oeuvre. Erhalten sind 6 Satiren samt Vorrede. Satire, da denkt heute zunächst einmal jeder, ach, das ist lustig. Ist es aber nicht. Nicht unbedingt, nein. Man muss wohl unterscheiden. Heute meinen wir mit Satire einfach eine Darstellungsart, eine Schreibart, also die durch Spott, Ironie, Ähnliches kritisieren und herabsetzen will. In der Antike ist es so, dass das zunächst eine Gattung der Poesie ist, eine Dichtungsgattung. Reisen wir noch ein wenig in die Zeit zurück. So einige Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung. Da haben die Griechen schon so ziemlich alle Gattungen der Literatur erschaffen. Vom Epos. Singe den Zorn, o Göttin des Peleaden Achilleus. Über die Tragödie. O Herrscher meines Landes, Ödipus. Und die Komödie. Wer hat die Eule nach Athen gebracht? Und so weiter. Als die Römer, dies Bauernvolk, mit der Dichtung beginnen, da können sie nicht mehr viel Neues erfinden. Und doch entwickelt sich da etwas, was nicht so recht passt in die alte griechische Ordnung. Verse, und zwar zunächst einfach nur vermischten Inhalts. Es ist eigentlich ein römisches Gewächs, eines der wenigen Dinge, die die Römer selbst erfunden haben, worauf sie auch stolz sind. Diese Versdichtung nennen die Römer Satura. Und Satura Lanx, das meint einfach eine Schüssel, die voll ist mit allen möglichen Gaben, so wie man sie zum Beispiel mit Obst und allen möglichen Früchten den Göttern dargebracht hat. Und meint also zunächst Dichtung verschiedensten Inhaltes. Wir würden heute vielleicht sagen, ein Kessel Buntes. Nun wird die Satura gerne dazu genutzt, Kritik an der eigenen Zeit oder am politischen Gegner zu üben. Und sie bedient sich dabei mitunter drastischer Worte. Mit seinem vorstehenden Hautzahn sieht er aus wie ein äthiopisches Rhinoceros. Oder über die Mutter des Verspotteten. Sie brachte ihn nicht nur zur Welt, sondern sie warf ihn aus ihrem Hintern. Da sind wir eben noch in der Freien Republik. Der nächste große und für uns also erstmals fassbare Satirendichter ist ja Horaz. Und da sind wir dann bereits in der Zeit des Umbruchs, wo die Freiheit der Republik eigentlich so allmählich begraben wird. Ja, die Römische Republik ist am Ende. Die Kaiserzeit beginnt. Jetzt ist es vorbei mit der freien Meinungsäußerung. Wenn Horaz spöttelt, dann wenig konkret. Da wird der Geizige gescholten. Wozu der ungeheure Haufen Gold und Silber, wenn du furchtsam wie gestohlenes Gut ihn in die Erde scharrst? Der Schlemmer verspottet. Von Trägheit blass, vom Schwelgen aufgedunsen. Der Ehebrecher abgestraft. Auch das kommt vor, dass man den geilen Schwanz und auch die Hoden mit dem Messer kappt. Aber niemand muss sich wirklich persönlich verletzt fühlen. Horaz bleibt im Allgemeinen, die Laster bleiben namenlos. Bei Persius, das wäre dann die nächste Station, da sind wir jetzt in der richtigen Kaiserzeit, also zum Teil schon mit tyrannischen Zügen drinnen, wenn Sie an Nero denken. Nimm dieses Rom, o flammenverzehrtes Flammen. Ja, der arme Persius lebte in schlimmen Zeiten. Heute auf den Tag genau vor 1975 Jahren erblickte er das Licht der Welt. Aulus Persius Flaccus wurde in Volaterra in Etrurien geboren, als römischer Ritter. Primi ordinis viris conjunctus. Tatsächlich gibt es auch einen kurzen Lebensbericht. Durch Blutsverwandtschaft und Heirat war er mit Männern aus dem Senatorenstand verbunden. Persius war also ein reicher Mann und ledig aller finanziellen Sorgen. Und er fühlte sich schon früh zum Dichter berufen, ohne freilich davon leben zu müssen. Scriptitavit et raro et tarde. Er schrieb selten und langsam. Was aber sollte er schreiben? Thematisch hatte Horaz alles bereits irgendwie abgehandelt. Und wenn jetzt einer 50 Jahre später damit jetzt wieder anfängt, dann ist alles vorgegeben und dann wird es hohl, nichts sagen, das wird zur Phrase. Und da hakt er ein, er nimmt die Phrasen, die Floskeln aus Horaz vor allem, nimmt daher und biegt sie um. Er unterlegt ihnen einen neuen Sinn, gibt es ihnen einen neuen Zusammenhang, dass man immer wieder nachdenken muss. Das heißt, er setzt sehr viel voraus. Wer die Schriften des Horaz im Original nicht komplett verinnerlicht hat, versteht mitunter kaum, worum es geht. Er schreibt für ein gebildetes Publikum, für nur ganz wenige, das ist ihm ja ganz klar bewusst. Und wenn man jetzt zusätzlich noch übersetzt, dann kriegt es was ungeheuer Gewaltsames, ohne dass es gebunden ist durch die Tradition der Formulierung, die man im Deutschen natürlich dann nicht haben kann. Ach, der Menschen bemühen. Ach, wie viel auf der Welt ist eitel. So beginnt seine erste Satire, und zwar mit einem Dialog. Wer liest das? Mich fragst du? Keiner beim Herkules. Keiner? Zwei allenfalls. Oder keiner. Oh, Schande und Jammer. Warum? Soweit ist alles verständlich. Aber so geht es dann ungekürzt weiter. Weil Polydamas samt den trojanischen Frauen mir Labio vorziehen könnten? Possenkram. Nimmt das wirblige Rom was für leicht. So wirst du doch weder herzugehen und an dieser Waage den boshaften Balken stumpen, noch wirst du dich draußen suchen. Man kann's nicht so lesen, aber das ist Absicht. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Das will er so. Dahinter steckt eine komplett andere Auffassung von Literatur, von den Aufgaben eines Satirikers, als wir sie heute haben. Entscheidend ist für die antike Dichtung, wie man es sagt, nicht so sehr, was man sagt. Je ausgefeilter, je anspruchsvoller, je beziehungsreicher die Dinge gesagt werden, desto mehr entzückt dies das römische Publikum. Wer das heute übersetzen will, der steht vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Also es ist ein schwieriges Unterfangen und deswegen ist er für die Philologen reizvoll, weil sie da was zu tun haben. Inhaltlich geht es bei Persius um sehr seriös gemeinte Ratschläge zur Lebensführung. Er meint es sozusagen bierernst mit dem, was er will. Eine Satire, an der dies gut festzumachen ist und die auch in der Übersetzung noch einigermaßen verständlich daherkommt, ist die dritte. Da treffen wir auf einen jungen Mann, der offenbar am Vortag einen zu viel gehoben hat und jetzt verkatert alle guten Vorsätze auf den nächsten Tag verschiebt. Der bekommt von Persius eine Moralpredigt. Also Persius spricht ihn an, ja? Lernt, Unselige, forschet nach Grund und Wesen der Dinge, was wir sind und wozu wir ins Leben geboren und welche Ordnung gesetzt und wie viel dem Vaterland und den lieben Nächsten zu schenken sich ziem und wie Gott dich haben hat wollen und an welcherlei Stelle im Menschengetriebe dein Platz sei. Schon vor knapp 2 Jahrtausenden waren diese Ratschläge nicht neu. Aber darum geht es ja auch nicht. Die Zeitgenossen sind von den Persius-Satiren zutiefst beeindruckt. Zahlreiche Schriftstellerkollegen loben ihn. Lucan war von den Versen des Persius so beeindruckt, dass er immer, wenn dieser sie vortrug, kaum bis zum Ende des Vortrags anhalten konnte und ausrief: Das ist wahre Poesie. Persius stirbt, noch keine 30 Jahre alt, unter der Regierung des Kaisers Nero. Ich bin eins mit den Göttern, bin unsterblich. Ich bin Nero, der Künstler, der mit Feuer die Träume seines Lebens zur Wirklichkeit weckt. Dem wahnsinnigen Nero fallen zahlreiche Poeten zum Opfer. Das ist richtig, ja. Und man musste natürlich auf die Eitelkeiten des Kaisers Rücksicht nehmen und da hat es einige erwischt dann, nicht? Doch Persius stirbt auf natürliche Art und Weise. Ja, es heißt an einem Magenleiden. So was man sich darunter vorstellen, weiß ich nicht. Bis ins Mittelalter hinein wird Persius noch gelesen, was viele Gelehrte später verwundert hat. Der berühmte Historiker Theodor Mommsen nennt ihn das rechte Ideal eines hochfertigen und mattherzigen Jungen. Andere mokieren sich über seinen düsteren Rätselstil. Und das Persius-Kapitel in der umfangreichsten lateinischen Literaturgeschichte gipfelt in dem Satz: Mit einem Gefühl der Erleichterung legt der Leser den Dichter aus der Hand. Ja, Persius ist heute ein toter Dichter. Wir haben versucht, ihn zum Leben zu erwecken. Wer liest das? Mich fragst du? Keiner beim Herkules. Keiner? Zwei allenfalls. Oder keiner. Seit Latein eine tote Sprache ist, sieht es sehr schlecht aus für Persius. Was ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, ohne Latein, nur mit Übersetzung, wird man ihn wahrscheinlich nicht zum Leben erwecken können. Bei Pluto, Proserpina und Apoll, wir haben es versucht. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de